Waren bereit dafür und schrie ihm dieses Stück. DJ Tommy kriegt mich an, ich sagte zu und machte mit. Hey, one, two, three. Von New York nach Germany, das war doch Flavor Flav, der Typ von Public Enemy. Und auch Grandmaster Flash und Jesse Jeff. Mit denen mal einen Song zu machen, ey, das wär ne Chef. Das wird was Großes, voll die Dosis. Ich sag, was los ist, wie schlecht dein Reim oder wie gut deine Show ist. Der unglaubliche, vertrauliche, ostafrikanische. Manchmal auch der manische, Angst mach ich der panische. Als ich kam, hatte ich einen Plan, aber kein Name. Wollte alle MCs burn, scheißegal, wie groß sie waren. Heute rapp ich meine Takte, natürlich nur kompakte. Bist du cool, brauchst du ihn, gib ich dir die Kontakte. So findet eine Menge statt, das kein Ende hat. Wir laufen Ränge ab, weil der Rest doch nur noch scheiß Gesänge hat. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join my family, yo, so let's go, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo, so let's flow, yo. Yo, Flash, yo, Jazzy Jeff, yo, Tomac. Put the needle on the record, spin that shit back. Make the party people go crazy on the floor. This crowd is worldwide, boy, we going on tour. Sleeper dish, I love you, G. Don't catch your fish. Whiting, please, that's what I want on my sandwich. I ain't got no burger meat, so I ain't making no marriage. Flavor Flav, back from the grave. It may be your own, I'm on the microphone. There's a lot of people trying to be a flavor clone, but they got bad breath, so they stand alone. If you wanna dance, you got to play the band. My man. Stay your ass out the Ku Klux Klan, or get your fucking hand caught up in the pan. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join my family, yo, so let's flow, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo, so let's flow, yo. Sein erster Reim gab ihm nen Kick, der Groschen vieles machte Klick. Ja, in diesem Augenblick war klar, wo seine Zukunft liegt. Er musste auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Wollte rocken wie die anderen Rapper vor ganz vielen Leuten. Ja, wer ist es hier, der Anfang, der ist immer schwer. Wie schöner Chirurgie und Scherz, Michael, der es wurden mehr. Immer mehr, die zu seinen Schuss kamen. Immer mehr, die danach geflasht waren. Er kriegt heute noch ne Gänsehaut, wenn er in die Menge schaut. Mit Funkeln in den Augen, ich hab immer dran geglaubt. Flavor Flav von Afro, MC Rina Mike, Flash und Tomic sind am Karten. Don't believe the hype. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo, so let's flow, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo, so let's flow, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo, so let's flow, yo.